Kundgabe 8375. Empfangen am 8.1.1963. Die Kirche Christi in ihrem Anfang. Meine Jünger nahmen das Evangelium der Liebe von mir selbst entgegen, als ich über die Erde ging, und sie konnten also es rein und unverfälscht in die Welt hinaustragen, als mein Erlösungswerk vollbracht und ich in mein Reich des Lichtes wieder aufgefahren war. Und von Seiten dieser ist auch meine Lehre rein erhalten worden, und die Menschen nahmen Kenntnis von mir als ihrem Erlöser von Sünde und Tod. Sie wurden von meinen Jüngern unterwiesen, dass sie den Weg zum Kreuz gehen und ein Leben in Liebe führen mussten, um den Zweck ihres Erdenlebens zu erfüllen und nach ihrem Tode eingehen zu können in mein Reich. Meine Jünger wurden von mir in die Wahrheit eingeführt und gaben auch die gleiche Wahrheit weiter, weil mein Geist in ihnen wirken konnte. Anfangs nun nahmen auch die Menschen mein reines Evangelium an, und sie bemühten sich, gleichfalls ein Liebeleben zu führen, und also erweckten auch diese den Geist in sich zum Leben, und ich selbst konnte in ihnen wirken. Und so wurde auch meine Lehre eine gewisse Zeit rein erhalten. Meine Jünger gaben das Lehramt weiter, weil sie den Geisteszustand derer erkannten, die sie zu ihren Nachfolgern bestimmten. Doch es verging keine lange Zeit, bis sich die Menschen auch ein solches Lehramt selbst zulegten, teils aus einer gewissen Eigenliebe, teils aus Übereifer, meinen Willen zu erfüllen, ohne aber die innere Berufung dazu abzuwarten. Und so kam es, dass jenes Lehramt dann wahllos vergeben wurde, dass nicht mehr die innere Begabung, der Geisteszustand eines Menschen maßgebend war, sondern äußere Verhältnisse mitsprachen und nun auch stets mehr die reine Wahrheit gefährdet war, was aber nicht erkannt wurde, eben des unerweckten Geistes jener Lehrkräfte wegen. Den Menschen aber, denen das Evangelium verkündet wurde, denen wurde das Recht abgesprochen, sich ein eigenes Urteil zu bilden und Zweifel laut werden zu lassen, ob der unbedingten Wahrheit dessen, was gelehrt wurde. Die sich als geistige Lehrer ansahen, waren von ihrer Mission und ihrem Wert überzeugt, und sie nahmen keinerlei Gegenrede an. Und jenen, die belehrt wurden, wurde es zur Pflicht gemacht, ungeprüft alles als Wahrheit anzunehmen, was ihnen geboten wurde. Die Wahrheit konnte nur so lange rein erhalten bleiben, wie ihre Hüter selbst erweckten Geistes waren. Doch bald überwog die Zahl derer, die in Amt und Würden versetzt wurden. Ohne von meinem Geist erleuchtet zu sein, und jeglicher Einwand eines geistgeweckten Menschen wurde verworfen. Die Macht jener stieg an, und die reine Wahrheit wurde durchsetzt von Irrtum, von einem Gedankengut, das in dem Verstand der Menschen seinen Ausgang genommen hatte und als göttliche Wahrheit von ihnen vertreten wurde. Und ob auch immer wieder geistgeweckte Menschen jenen Irrtum auszumerzen suchten, meinem Gegner gelang es, sich durchzusetzen, denn die Macht seiner Anhänger war schon zu groß und die reine Wahrheit wurde nicht mehr erkannt als solche. So also könnet ihr es euch erklären, dass sich im Laufe der Zeit etwas ganz anderes gebildet hat als Kirche Christi, als von mir aus auf Erden gegründet wurde. So nur ist es zu erklären, dass eine Organisation zur Macht gelangte, dass sich immer und immer wieder Spaltungen ergaben innerhalb dieser Organisation und dass ich meine, von mir gegründete Kirche immer nur als ein geistiges Gebäude angesehen haben will, das die Menschen umschließt, die sich in der Wahrheit bewegen, als Folge eines Liebelebens, das einen lebendigen Glauben und die Erweckung des Geistes zeitigt. Und diese Kirche hat sich auch erhalten bis zur Zeit, denn mein Geist konnte sich immer wieder über die Menschen ergießen, die sich bemühten, in der Liebe zu leben und meinen Willen zu erfüllen. Und so konnte auch diesen immer wieder die reine Wahrheit vermittelt werden, die alle Irrlehren aufdeckt, und jedem ernstlich die Wahrheit begehrenden Menschen wird Aufschluss gegeben werden, warum die Menschheit in ein verwirrtes Denken geraten konnte und auch nicht bereit ist, sich davon frei zu machen. Doch einem jeden wird auch verständlich sein, dass niemals die Masse für die Wahrheit zugänglich ist, dem Irrtum aber bereitwillig zustimmt, und es soll jeder Einzelne sich zu lösen suchen von falschem Geistesgut. so wie er die Gnade hat, dass ihm von mir aus reine Wahrheit geboten wird. Denn so er nur ernsthaft danach verlangt, wird er auch die Wahrheit vom Irrtum zu trennen vermögen. Und er wird dann auch der Kirche angehören, die ich selbst auf Erden gegründet habe. Amen.